Was nun diejenigen angeht, die geglaubt und rechtschaffene Werke getan haben, so wird ihr Herr sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Das ist der deutliche Erfolg.